A5 Karlsruhe Richtung Basel zwischen Achern und Raststätte Renchtal West. Bergungsarbeiten, dort ist die rechte Spur gesperrt. A6 Saarbrücken Richtung Mannheim zwischen Kreuzen Neunkirchen und Homburg. Bauarbeiten, dort ebenfalls die rechte Spur gesperrt. Und A8 Neunkirchen Richtung Saarlouis zwischen Elversberg und Dreieck Friedrichsthal. Unfall, auch dort ist die rechte Spur blockiert. Deutschlandfunk. Hörspiel. Heute mit einer Ursendung. Wir bringen das Hörspiel Paulus von Feridun Çaymoglu, eine Koproduktion des Hessischen Rundfunks mit dem Deutschlandfunk. Das Stück führt uns weit zurück in die Geschichte und ist doch ganz aktuell in seinen Fragestellungen und Konflikten. Paulus, das ist tatsächlich der Apostel Paulus, der verzweifelt versucht, die Einheit der Christen zu erhalten. In einer bemerkenswerten Stilmimikrie hat der Schriftsteller Feridun Çaymoglu eine Paulus-Figur erschaffen, die eng an den historischen Quellen und Texten orientiert ist. Groß ist die Unsicherheit in den urchristlichen Gemeinden. Man fragt sich, welcher Lehre sollen wir folgen? Die Führer der Gemeinden suchen Rat bei Paulus. Er muss ihnen doch die richtigen Antworten geben können auf die ketzerischen Fragen der Gemeindemitglieder. Und Paulus antwortet mit flammender Schrift. Paulus von Feridun Çaymoglu entstand als Koproduktion des Hessischen Rundfunks mit dem Deutschlandfunk. Die Regie lag in den Händen von Oliver Sturm. Im Anschluss daran hören Sie Der Rufer in der Mojave-Wüste, Captain Beefheart, Sun Zoom Spark, 1970 bis 1972, vorgestellt von Karl Lippegaus. Paulus von Feridun Çaymoglu. Hörspieleinrichtung und Regie Oliver Sturm. Sehet euch vor den falschen Propheten, die in Schafskleidern zu euch kommen. Inwendig aber sind sie reißende Wölfe. An ihren Früchten sollt ihr sie erkennen. Paulus, auserwählt vom Herrn, das Wort des Meisters zu künden, Sendbote des Gesetzes, das gültig sei vor allen anderen Gesetzen, an den geheiligten Ramon, Paulus, der bekennt und bezeugt. Weigert euch zurückzufallen ins alte Leben. Droht den Götzen mit Zermalmung. Denn was ist der Götze anderes als ein Leichenteil, gemacht aus Höllenschlick und Menschenspucke? So sie euch und eure Kraft loben, weil ihr geschieden seid von den Weichen, scheidet euch von den Schmeichlern. Sie tun es mit Hintersinn, sie tun es, um die Halbgläubigen vor sich herzutreiben. Sie düngen ihr Götzenbild mit Viehharn, mit Schweinemist und der Käfer Fraß. Haltet euch von den heidnischen Plätzen fern. Wir sind Lebende unter Toten. Wir rieben uns rein von der toten Saft und Talg. Er war uns erschienen. Dies ist unser Wunder bis zum Tage, da der Herr die Seinen führen wird. Ramon, Bruder und Seele, im Namen des geheiligten Philtu schreibst du mir, und also sag ihm: Paulus, abgereist ins ferne Land, hält sich versteckt. Die Diener des Abgottes suchen nach ihm, und er aber setzt auf die Macht des Erlösers. Du fragst mich: Prediger, was sollen wir opfern? Ein Widder mit scharlachroten Malen an den Hörnern, ein wildgesichtiges Tier, einen Pflug Ochsen, eine Reuse voller Fische? Die Glaubensgemeinde ist zentralistisch und ohne demokratische Elemente organisiert. Die Rechtsform ist in Deutschland der eingetragene Verein. Als Vereinsorgane gibt es den Vorstand und die Mitgliederversammlung. Der Verein finanziert sich nach eigener Aussage aus Spenden und Mitgliedsbeiträgen. Ist uns das Backenfleisch unterm Kiemendeckel des Karpfens eine verbotene Speise? Du gebotest uns, After und Schwanzflosse eines jeden Fisches zum Unrat zu werfen und Brust- und Rückenflosse mit bloßen Händen zu essen. Dürfen wir Essensreste in den Napf des Wachhundes legen? Oder zürnt uns der Herr, da Mensch und Tier sich auf diese Weise verbrüdern? Bruder Philtu, und indem ich dir antworte, antworte ich Ramon, weil er mir durch dich schrieb. Bruder Philtu, ich achte dich, da du den Herrn achtest. Über dich sagte der Erlöser, unser Meister: Gott, den er liebt, ist auch der Gott, der ihn liebt. Deine Fragen, Philtu, verwirren mich. Das Gesetz steht über mir. Wie könnte ich gebieten? Antrag zur Aufnahme in die Glaubensgemeinschaft. Nachname, Vorname. Willst du und wollt ihr etwa mir gefallen? Und nicht dem Herrn, dessen Wort in euch kräftig geworden? Geburtsdatum, männlich, weiblich. In meinem Sinne geschieht weniger als das Geringste. Straße, Postleitzahl, Datum der Bekehrung. Ich war verflucht und bin nun gesegnet, denn er wirkt auf eben diese Weise. Und er legte meine Seele offen, und ich war vollendet. Ort der Bekehrung. Kurzes Bekehrungszeugnis. Wo, wann, unter welchen Umständen? Der Götzendiener kennt das Vorderste und Hinterste nicht. Du, geheiligter Philtu, kennst das eine wie das andere. Liebe und Gram sind aufgehoben. Das Opfermesser und das Lamm sind aufgehoben. Sind aufgehoben. Das Opfermesser und das Lamm sind aufgehoben. Blut, das den Boden tränkt, und das reinigende Regenwasser sind aufgehoben. Die Natur und die Schrift, der Krieger und der Bekriegte, der erste Schrei des Säuglings und der letzte Atem eines Mannes, sie sind aufgehoben. Unser Meister sagte: Ich nehme es von euch, es ist aufgehoben. Also sage ich: Paulus, schab Talg von der Haut und breche dem Tierschädel nicht die Hörner vor dem Kochen. Reiß der Opfergabe Speiseröhre, Magen, Darm, Niere, Nebenniere und alle Organe der Geschlechtlichkeit. Gebe Gott den großen Teil, das reine Fleisch, und gebe die genannten Stücke dem Getier, um es davon abzuhalten, Aas zu fressen. Das tue, wie wir alles tun, zur Verherrlichung Gottes. Aufnahmeverfahren für neue Mitglieder. Erstens, persönliches Gespräch mit dem zuständigen Hauskreisleiter zwecks Erläuterung der Mitgliedschaftskriterien. Geheiligter Ramon, die Mörder unseres Erlösers sind mächtig. Hörst du ihr Gewisper? Ihre Gerüchte zeigen Wirkung. Die Männer, die mich gestern noch von Weitem grüßten, meiden heute meine Nähe. Sie fürchten die finstere Tat durch meine Hände. Aber was könnte ich ihnen antun? Zweitens, Teilnahme am Besuchsabend und des Gemeindebibelschulkurses. Ich drohe nicht mit Dolch, noch mit dem Schlachtermesser. Ich drohe nicht mit Vergeltung. Drittens, ausgefülltes und unterschriebenes Antragsformular beim Hauskreisleiter abgeben? Tarman, der erste Zeuge des Meisters, sprach zum Kerkerschergen: Ich tat euch nichts. So wurde sein Blut verspritzt. So geschah der Wille des Herrn. Wichtig, bitte als Bewerber den Antrag auf keinen Fall selbst im Büro abgeben. Sehr viel Ähnlichkeit mit dem Gospelforum. Max 73. Mein erster Gedanke: Es lebe der Hauskreisleiter. Alle Macht ihm. Ich kritisiere nicht, ich stelle nur fest. Helmut der Dritte. Was passiert denn, falls man versehentlich persönlich seinen Antrag im Büro abgibt? Tantris. Man springt aufgeregt im Viereck und führt hektisch Telefonate, um schnellstmöglichst den zuständigen Hauskreisleiter für den neuen auswendig zu machen. Ferit. Wir glauben, Engel sind sterbende Schatten in der letzten Stunde des letzten Tages. Denn dann haben sie das Tier und seine Scharen in der offenen Feldschlacht besiegt. Wir heben keine Waffe, die zu Boden gefallen. Sie wird rosten. Diese Zeichen der Verheidung tilgen wir aus unserem Sinn. Aufruhr, Sündenstolz, Gepränge, freier Wille. Doch seid wachsam. Wappnet euch gegen fremde Einflüsse. Ich, Paulus, der Erweckte, suche sie auf, die Fremden, und ich schüttle sie wach. Was sollt ich glauben, ich trüge dem Blinden eine Fackel vor? Ich bin gebunden an den Herrn durch das Wunder, das er in mir vollbrachte. Und er bindet die Seinen fest und ewiglich. Die Glaubensgemeinde ist eine Geheimgesellschaft und wird im Lexikon des Geheimwissens zu den subversiven und kommerziellen Gesellschaften gezählt, die Ziele verfolgen, die den Neophyten erst im Laufe der Mitgliedschaft nach und nach enthüllt werden. Diese geheimen Ziele seien nach einer Neuordnung der Welt strebend. Diese Worte gelten dem geheiligten Hermund, dem zweiten unter den 12. Du, Bruder Seele, bist offensichtlich erbost ob der verstockten Altgläubigen. Du sprichst das heilende Wort, und sie aber sagen, wir haben schon alle Sünden gebüßt, weil Gott uns plagt und schindet. Geheiligter, du hältst nicht Reden zum Fenster hinaus, und du schüttest nicht Federn in den Wind. Der, dessen Name ich mich weigere, in den Mund zu nehmen, schlich sich an die rechte Seite des Meisters. Er aber sprach, du willst mir schön tun und mich verderben? Und also bist du im Herzen rein und doch voller Kummer, weil das Wort aus deinem Munde auf dem Weg zu ihrer Seele im Fleische stecken bleibt. Mitgliedschaftskriterien. Erstens neue Geburt, Wassertaufe mit Untertauchen. Zweitens Loyalität zur Gemeinde und Gemeindeleitung. Drittens regelmäßige Teilnahme am Gemeindeleben, zum Beispiel Hauskreis. Viertens Bereitschaft zur Mitarbeit in einem praktischen Dienst. Fünftens Bereitschaft, in finanzieller Hinsicht Mitverantwortung zu tragen. Wer alles bekommt, meine persönlichen Daten zu sehen? Wer entscheidet über meinen Antrag? Max 73. Was bedeutet finanzielle Mitverantwortung? Muss ich für Schulden aufkommen? Muss ich bürgen und bis zu welcher Höhe? Wie viel soll ich im Jahr oder Monat abdrücken? Tantris. Bitte lassen Sie es wissen, wenn Sie plötzlich doch zu Geld gekommen sind, damit wir den 10. wieder pünktlich zum 1. des Monats abbuchen können. Helmut der Dritte. Die Tempel, so hat der Retter uns angewiesen, sind zerstört. Gottes sind alle Häuser. Kein Haus sollt ihr ausweisen als Hort der Huldigung. Diese Worte richte ich an dich, geheiligter Ramon, der du mich fragst, ob wir beten dürfen. Versammelt unter einem Dach. Dächer und Kuppeln werden bersten, wenn die Erde bebt am Tage seines Zorns. Was baut ihr an Monumenten, die verfallen? Was zimmert ihr an morgigen Ruinen? Zu unseren neuen Brüdern sprecht. Im Reich Gottes seid ihr ohne Rang und Namen. Im Reich Gottes stehet auf dem Acker, faltet die Hände und betet für die Niederschlagung des Tiers, das im dunklen Herz der Welt grollt. Geheiligter Ramon, ich bete für die Wiederkehr des Erretters. Nicht nur an den Händen seiner Mörder klebt Blut. Dies Blut ist über alle Völker gekommen. Ramon, verlies den Brief nur bis hier. Das Folgende behalte für dich. Schneide ab das Papier an dieser Stelle. Zeige dies letzte Blatt nur den Geheiligten vor, auf dass meine Worte beglaubigt seien. Es steht schlimm um mich in dieser Stadt, in der die Heiden geboren sind als Lügner und sterben als Lügner. In den Tempeln, in der Höhe, die nur dem Herrn gebührt, wachen nackte Engel mit Lendenschurz. Rauch steigt aus Kesseln auf, Gebete sind Opfergaben. Ich kehrte um, als man mich bedrohte. Ein Wächter zeigte mit dem scharfen Ende seines Spießes auf meine Kehle und rief, »Verlass den reinen Ort, Lästerer!« Das Licht in mir erhellte nicht sein Angesicht. Welt ist gebrochen. Habt keine Angst. Wir sind unbesudelt. Der wahre Engel hält Einkehr in unserem Haus. Er facht an das Feuer. Er erhitzt uns. Er vertreibt das Dunkel vor den Fenstern. Amen. Paulus sagt ausdrücklich in Vers 9, dass Jesus, der reich war, um ihretwillen arm wurde, damit denn auch sie durch seine Armut reich würden. Also es hat er sehr stark herausgehoben, es ist nicht eine allgemeine theologische Wahrheit, die man also auch mal feststellt, sondern die ist zielgerichtet. Paulus sagt das so direkt und so deutlich und damit sagt der Heilige Geist damals und auch heute, all das ist für uns geschehen, wirklich für uns geschehen, damit wir dann den Segen erleben. Und der Segen, der wird dann mit einem zweiten Wort beschrieben, das ich auffällig nenne, das ich ungeheuerlich nenne. Und das ist tatsächlich das Wort, da kann ich nur sagen, wow, es steht in der Schrift, ja, und ist vom Zusammenhang eindeutig ein Wort über finanzielle Dinge, nämlich, dass wir reich werden sollen. Hört, das steht da drin. Das steht da drin. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Dear Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women. Blessed is the fruit of thy womb. Blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Ramon von der Gemeinde Gottes an den geheiligten Paulus, Wortführer des Herrn. Ihr hohe Priester erklärt uns zu Gefallenen. Du weißt es. Fromme Männer bespucken unsere Fersen, wenn wir an ihnen vorbeiziehen. Du weißt es. Ihre Tempel, bewacht von Kriegern, unnahbar für uns. Nähert sich einer von uns, kommen ihm drei Männer entgegen. Mir stieß ein Feind des Meisters nach der Blöße. Ich sprang ihn an und hielt mich fest. Ich fiel auf seinen Leib, ich schund ihn ohne Absicht. Eine Schar von Knechten lief herbei, Ruten in der Hand. Ich floh mit Hass im Herzen. Geheiligter Hermund, Lamm des Lammes, er empfing mich in seinem Haus. Wir teilten das Brot, hörten das Gewisper der Tempeldiener. Sie schleichen sich heran, nachts oder zur Stunde der ersten Marter des Heilands. Sie beten zu Gott, dass wir in Feuern brennen. Auf diese Weise leben wir. Wochenplaner. Herzlich willkommen in der Glaubensgemeinde. Montag, 19.30 Uhr, Buchladen. 20 Uhr, Konzert mit Gott. Dienstag, 10 Uhr, Frühstück um 10. Mittwoch, Hauskreise. Alle sind herzlich willkommen und eingeladen, den Hauskreis ihrer Wahl zu besuchen. Die Kontaktadressen sind am Infocounter und im Gemeindebüro zu erfragen. Ein Wissender bist du, Bruderseele. Dein Segen soll mir Licht sein, deine Verkündigung mein Gehorsam. Gott gab die Gesetze von oben nach unten. Wie können sie aufgehoben sein? Gott tötete zwei Söhne seines ersten Priesters Aaron, da sie ihn zu huldigen zur ungebotenen Zeit Räucherwerk brannten. Gott befahl, den Mann zu steinigen, der am Sabbat Holz sammelte für das Feuer in seinem Haus. Ist der Tag, an dem er uns wies zu ruhen, durch Heilands Wort zum gemeinen Tag geworden? Einer ihrer Priester, Krieg führt er wider uns. Er sagt, die Wunder des Sohnes des Zimmermanns, sie müssen auf euch übergegangen sein. Spalte dort den Stein, lass Rauch aufsteigen von deinen Fingerkuppen. Ein anderes Mal, wir beten mit offenen Armen und offener Brust, dass in uns fahre seine Gnade. Da kommt ein Mann, sein Gesicht geknetet aus Dämonenlist und Verfluchung. Er spuckt einem neuen Bruder auf die Ferse, zerrt an ihm, bis Bruder Seele ausruft, »Du bist mein Vater nicht mehr, Heiland hat dies Band zerschnitten.« Dies geschah unter freiem Himmel. Wir verehrten den Herrn. Lichtblick. Ein Treffen für Frauen, das einmal im Monat stattfindet. Jeder Abend soll so ein kleiner Lichtblick in unserem Alltag sein. Ein Abend, auf den man sich freuen kann. Die Themen sind so gewählt, dass sie uns alle in irgendeiner Weise betreffen. Zeit für Gemeinschaft bei Kaffee und Gebäck. Dass ich ungeschützt bin, kümmert mich nicht. Dass der geheiligte Filtu durch einen geschleuderten Stein zu Tode käme im Gebet, kümmert ihn nicht. Erlaube uns, das Gotteshaus zu bauen. Erlaube es uns. Geschieden von ihnen, gezeichnet durch Wunder. Preisen wir sein Tun. Bei meiner Bekehrung mit 26 Jahren wollte ich die absolute Wahrheit wissen. Ich bat den Heiligen Geist, dass er mir Erkenntnis schenkt und schlug in diesem Sinne die Heilige Schrift auf. Ich las, die Frau sei dem Manne untertan. Ich schlug sie gleich wieder zu. Ich dachte darüber nach und sagte mir, dass wenn ich die Wahrheit wissen will, dann muss ich sie auch annehmen, auch wenn sie bitter ist. Und ich muss sagen, seitdem führen wir eine glückliche Ehe. Ich bin draufgekommen, dass ich eine Pseudo-Emanze war, die nichts gelten ließ, was er für richtig hielt. Er war in Dauerverteidigungsposition und eigentlich wollte ich das ja gar nicht. Ich liebte ihn ja. Arwen. Auserwählter, Tüchtigkeit im Glauben forderst du. Wir weichen nicht aus. Die Alten sind versippt mit uns Neuen. Sie stoßen vor, um die Bekehrten zu bekehren. Sie sagen, euer Meister, ein falscher Prophet, seine Wunder, Zauberei. Ihr seid eine Sekte der Endzeit, die noch kommen wird über uns. Wo ist das Himmelreich, das er verkündet? Wo sind die Heerscharen der mit Schwert und Prügelkolben bewährten Engel? Hallo. Ich will dir wirklich keine Böswilligkeit unterstellen. Aber wenn du den von mir geposteten Artikel im Frauenordinations-Thread liest, wird klar, dass es auch eine andere Interpretation für die von Papstfan angesprochene Bibelstelle gibt. Olli. Deinen Brief verlas ich in der Gemeinde bis zu der Stelle, dies Blut ist über alle Völker gekommen. Dank dir im Namen aller, sie beten für deine Rückkehr. Eine Schwesterseele fragte, darf ich den Schinken des Hammels räuchern? Ich sagte, nenn mir ein Gesetz, das dir ein solches Tun verbietet. Ein Mann, halb bei uns, halb bei ihnen, die Lippen vom Beten trocken, er fragte, darf ich den Mann meiner Schwester erschlagen? Ich schulde ihm Geld. Ich sagte, es steht geschrieben, du sollst nicht töten. Er sagte, die alte Schrift war Sand, Heiland war Wind, was bindet mich der frommen Greise Geflüster? Männer von seinem Schlage bedrängen mich. Sie passen zum Heil wie das Maultier zum lauten Schlagen. Mein Kopf schmerzt. Ich glaube, Olli, du verstehst nicht, was im katholischen Sinne Gehorchen bedeutet. Gehorsam ist dialogisch gemeint. Bedeutet, dass man gemeinsam den Willen Gottes sucht, die letzte Entscheidung aber beim Mann liegt. Eli. Eine durchwachte Nacht. Trost meines Weibes bewirkte wenig. Ilkuna, mein Weib, sagte, der Geheiligte führt auch uns, weiche seine Strenge auf. Morgen wollen Gläubige dich sehen. Und also sehen sie mich, Schwestern, deren Männer niedere Dämonen waren. Fleisch, besiedelt von Geist und Geistern, es wurde versenkt von Feuer, Geist und Geister fuhren heraus. Die Heiligkeit der Schwesternseelen, gelobt von uns. Eine Schwester sprach, du sollst nicht begehren deines nächsten Weib. Darf die Frau begehren ihren nächsten Mann? Dichter, Versaufsager, Sänger mit tiefer Stimme, Verkünder des Endes, Psalmen des Propheten, Sprechsingende, harte Feinde. In ihrem Netz verfing sich auch mein Weib, du weißt es. Züchtigung gebotest du mir, ich züchtigte sie, nicht mit der Hand, mit meinem Mund. Das verlorene Weib kehrte heim, ihre Reue weichte mich auf. Die Schwesterseelen sind nicht mir zum Weibe gegeben. Was sage ich, dass sie nicht wanken? Auf meiner Stirn steht geschrieben Heilands Wort. Ramon. Paulus, herausgestoßen aus dem Alten, im Neuen beglänzt, Erbe des Meisters, geheiligt durch sein Wort, an den geheiligten Markast, einer von den Zwölf. Weibeswerk zerbricht. Ein Frauenhaar zieht mehr als 10 Ochsen. Seid nicht nachlässig. Es liegt das Heil nicht in Reichweite des Weibes. Es soll sich keiner mischen in die Wahrheit, so er nicht will, dass er sie verunreinige. Der Bruder, Seele und das Weib. Er ist oben, es ist unten. Sie leben und sterben, weil der Herr es will. Denn du musst wissen, der Meister, der sich verborgen hält, der Entrückte, dessen Leib sie glauben, überwunden zu haben, sprach: Meinem Vater sind die Gebete und Lobgesänge des Halbgläubigen ein Greuel. Er fürchtet, er werde auf einen spitzen Stein treten, die Haut reiße auf und entzünde sich, und er ruft Gott an. Er bittet ihn, die kommende Versehrung möge von ihm genommen werden. Der Herr hat sein Liebling verletzen lassen, was sollte er also unschonen? Die Heiligung erfuhren wir von den 12 durch den Erretter, und wir wissen, Gott versehrt. Die Wunde zeige man vor, den Lanzenstich und den Hautriss. Denn dies Leben ist ein einziges Wundmal, da der Liebling uns verließ. Genau deswegen bin ich so froh über die Worte Paulus und Jesus, die mich im Innersten erfüllen. Ragnar. Geheiligter Markast, wir sind verlassen. Wie sehnen wir uns, wie liebten wir ihn. Ilkona, Ramons Weib, will mir Milde empfehlen. Ich war der Erste, dem der Meister die Stirn küsste, und ich roch an ihm das Grab, in dem er gelegen. Ich roch rottes Laub, den Saft der Käfer, regennasse Erde. Ich sah die Male der Verwesung. Ich sah die blutige Falte am Ohr. Sein Kopf war im Tod zur Seite gefallen, er war voller Wunden. Geheiligter Hendrik hörte ihn, als er zu mir sprach: Du bist mir der Liebste und der Ärgste. Sei weich und hart zu ihnen, die sie Gesetzen folgen und nicht dem Gesetz. Ich bin der Erbe seines Wortes, das uns Speer und Schild und auch Stab und Stütze ist. Ich stehe auf einem Fleck Erde. Dort wird mein Grab ausgehoben. Hier, im Kreis, den ich um meine Füße zog, weile ich beharrlich und sage: In Gott bin ich versunken und vertieft. Lies nochmal mein letztes Posting, bitte, Ragnar. Die Frauen. Ich weiß um ihre Stärke. Als Beglücker bleiben sie unerreicht. Doch werden unter den gläubigen Schwestern Seelen welche sein, die in der Gemeinde um Besonderheit feilschen? Das spaltet uns, die einen gegen die anderen. Das Weib stille das Kind, es stelle sich in die hintere Reihe, es kämpfe nicht um den besseren Platz. Ich, Paulus, trage Heilands Erbschaft nicht als Titel. Die Geheiligten, Männer aus allen Ständen, wissen, das Weib steht zwischen Adam und der Schlange. Das also verstehe wohl, wenn ich von zwei Plätzen spreche. Das hiesige und das dortige. Hier, das ist eines jeden Menschen Leben. Dort, das ist der Rücken des Lebens, das Stück Welt, das die Abart birgt. Hinter unserem Rücken atmet der Teufel. Hinter unserem Rücken atmet der Teufel. Diese siegestrunkene Kreatur. Ramons Weib bestaunt die falschen Wunder, die Zauberei zum Vergnügen der Kinder. Und irgendwie erleben wir das, was ich vorhin beschrieben habe, neuerdings etwas mehr. Und das finden wir gut, ja. Die Glaubensgemeinde von Wolfram Martins wird von der Stadt Berlin als Sekte eingestuft, da dort Psychoterror stattfindet. Ferit. Und heraussprichst, dass es die anderen sehen und sagen, das muss ich auch haben, das muss ich auch haben, das muss ich auch haben. Neuerdings ist Martins auf die Idee gekommen, dass die alten Germanen uns heutige Menschen noch seelisch belasten und man sich davon freibeten lassen muss. Max 73. In seinem Standardwerk Befreiung beschreibt er, wo die bösen Dämonen überall lauern, um Gott die Erde streitig zu machen. Helmut der Dritte. Hohe Priesters Knechte umkreisen auch Schwester Selemon Arena. Wir trafen uns heimlich hinter einer Schenke und am Efeugerank. Um mich aufzuheitern, sprach sie vom Wirt, der Männerbrüste habe und an den falschen Stellen dick sei. Seine Gäste, die Heiden, hätten den Fuchs zum Hennenhüten gedungen, denn der Männerbrüstige habe sich gespalten von der Meute der Hundsgeburten. Geheiligter Markast, du kennst sie als eine Gläubige mit scharfer Zunge, und sie hat sich nicht verändert. Und also fuhr ich ihr nicht über den Mund, und sie sagte, der Freie ist beharrlich, das wird verkannt. Sie sagte, Heil versagt nicht, wir helfen nicht nach. Sie sagte, die Frist ist verstrichen, Welt besteht weiter, wir leben im Himmelreich des Meisters. Die Hetzer sprechen, nichts ist so gekommen wie verheißen. Ich verdeckte mein Gesicht mit der bloßen Hand, ich atmete nicht. Sichtbare Auswirkungen dämonischer Kräfte, Angst vor Menschen, Homosexualität, Depression, Naschsucht. Und da enthüllte sich vor meinen Augen das Trugbild. Aus der Seelenwelt gefallen, das herbe Tier, der Behörnte, er setzte mir verdrehte Worte vors Angesicht, der Lügenschaum Spuckende schrieb in die Luft, euer Reich zerfällt. Wir, Meisters zwölf Gefährten, kennen sie, die sie Gott überlisten wollen. Hat der Herr den Leib erschaffen, dass man den Geist vergesse? Hat er das Weib erschaffen, dass man der Erzsünde gedenke? Intellektualismus, Leistungsverweigerung, Masturbation, Epilepsie, Neurodermitis. Die Aufzählung gipfelt in der Feststellung, Zitat, dazu gehört auch die spezifische Leidensgeschichte von Frauen, die überzufällig häufig vergewaltigt oder sexuell belästigt werden. Das ist niemals Zufall. Zitat Ende. Man stelle sich vor... Zipora. Dass Frauen deshalb von Gemeindemitgliedern, die Triebgeister, wieder ausgetrieben werden müssen, ist in extrem charismatischen Gemeinden eine gängige Vorstellung. Ferit. Im Reich Gottes seid ihr ohne Rang und Namen. Im Reich Gottes stehet auf dem Acker... Unter einer sirrenden Leuchtstoffröhre stand ich in der Gemeinde der Bekehrten. Der Hausmeister, fest in der Treue zum Erlöser, führte uns hin. Wir waren verborgen im Heizkeller, der durch die Worte, die ich sprach, zum Gotteshaus ward. Wir, die Geheiligten, glauben nicht, dass wir unantastbar sind. Deshalb kommen sie zu uns, die Angetasteten. Es sind dies die von Mann oder Frau Verlassenen, Männer, denen ein Dämon entfuhr, die Verfrorenen, die Vergorenen, Hausfriedensbrecher im Namen des Herrn, der sie mit Unrast gesegnet, Gauner mit Überlebensinstinkt. Ich war einmal mit Jürgen, meinem damaligen Seelsorger in Tübingen, wo eine Zweiggemeinde am Entstehen war. Auch er versuchte mir, einen Dämon auszutreiben. Da sprach dann auch wieder der Heilige Geist und es hieß, dass mein Hobby Eisenbahn praktisch Rebellion sei und Götzendienst. Ich muss dazu sagen, dass in meinem früheren Leben war Eisenbahn wirklich Götzendienst, Klaus. Und also sage den Brüdern und Schwestern Seelen, Paulus' Freude über die Anbetung Gottes ist groß. Betet ihn an einzeln, zu zweit, in der Gemeinschaft. Betet ihn an im Haus und auf dem Felde. kehrt aber den Tempeln der Priester den Rücken. In ihren Ruinen preisen sie den Götzen, der bestraft und verbrennt, so man das Regelwerk missachtet. Dann ging in mir der Kampf los. Jetzt musst du deine ganzen Eisenbahnen verkaufen, weil auch Jürgen das vom Heiligen Geist offenbart worden war. Klaus. Bruder Seele, mein Brief an den geheiligten Ramon ist ein Schriftstück der Lehre. Er hat vieles nicht verstanden. Ich laste es ihm nicht an. Verständlich will ich dir werden. Der Herr ließ mir über den Erzlügner, über den Teufel, der ein Geschöpf Gottes ist, er ließ über den Behörnten mir zukommen das Wort, euer Reich zerfällt. Von wem droht die Gefahr? Von denen, die sagen, ohne den, dessen Name gestrichen sei, wäre das Heil nicht über uns gekommen. Heiland hat ihn losgeschickt, auf dass er ihn verrate. Es sind ihrer 13, die Heiligkeit verdienen. Ich wasche mich rein von dieser Sünde. Den Verräter segnen, jenen, der die Schergen des Hohepriesters zum Liebling des Herrn führte. Wir wissen es. So enthülle es den anderen. Ihn fanden wir in der Lache seiner Ausscheidung. Die Hundsgeburt war verreckt im Bett. Sein Gesicht aufgerissen. 2 Fingernägel steckten ihm in der Stirn. Seine Augen Bluttümpel. Zunge zerbissen. Die Kehle voller Kratzspuren. Geheiligter Markast, dies Bild des Verräters enthülle. Enthülle es auch den Männern, die den Titel Führer zum Geheimnis führen. Ich, Paulus, Heilands Hüter gebiete. Verstoßen sei jeder Mann, der dies Bekenntnis zu seinem eigenen mache. Man ächte ihn, man treibe ihn fort. Man nenne ihn einen Aufständler wider den Ruhm des Erlösers. Wer ihn ehrt, sei geringer als ein Götzenküsser. Die Abart Schmutztropfen im klaren Wasser. Trinkt man es, verdirbt der Leib und zerbricht das Gefäß. Ich wasche mich rein. Mit dem Wort des Heilands. Er wird kommen. Er wird führen. In ihm erkennt die Errettung. In Vaters und seines Lieblings Namen. It is through your wounds, Lord, that we are healed. Heal me when I am in physical pain or illness. Touch me and let me and those who are dear to me experience the healing power of your love. Harshly dealt with, bore it humbly. Teach us the value of humility and free us from the desire to always have things our own way. Draw us close to you in our pain, and let us know that you are still our healer. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Bruderseele Ramon an den geheiligten Markast, der am Tisch des Lehrers saß. Paulus ist zu einem Aufseher geraten. Er schimpft mich, einen Abtrünnigen, eine Heidenplage, bespuckten Staub, Schweineherz, Knecht der alten Herren und Liebling der alten Huren. Die Flüche treffen mich. Der Herr heilt mein wundes Antlitz. Geheiligter, ich zähle die Zeichen des Untergangs. Wer treibt die Sünde heran? Was verschmutzt uns? Paulus, der hinging ins Heidenland, will mich und will die Schwesternseelen dem Unrat zuschlagen. Ich bat um Weisung, er schrieb an dich. Seinen Brief an unsere Gemeinde las ich laut vor. Männer und Frauen, geheiligt und vom Beten müde, lauschten mir, einem Unbegabten. Paulus verbrannte sie, gezüchtigt, gemartert, versenkt. Die Seelen verließen stumm mein Haus. Ilkona, mein Weib, sagte, »Wenn alle Sünde in meinem Bauch nistet, was kann ich schon tun?« 2 Männer, die uns verlassen haben. Der Meister, Sohn des Zimmermanns, am Ende der Tage wird er kommen. Paulus, Mundmaschine, Heilsgerät, Düsternisvertreiber im Herzland der Heiden. Ihn werden wir nicht mehr sehen. Ich bitte Gott und alle Menschen, die ich durch meine anfängliche Begeisterung ab Anfang 2004 in die esoterische Sekte, die sich Glaubensgemeinde Röhrenbach nennt, hineingelockt habe, hiermit um Entschuldigung. Erika. Zur Heilandgebärerin ging ich. Mutter Mariam wachte über den Knochensud im Kessel. Ich sah sie im knöchellangen Kleid, die Säume zerschlissen. Die Wunden an ihrem Kopf nicht verheilt, nässende Stellen. Sie reißt sich die Haare aus. Ich kniete vor ihr, beugte das Haupt. Sie entwand sich mir. Der Nachbar gibt ihr Kupfermünzen für das Kochen. Sie hat ihre Goldreifen schmelzen lassen. Sie will bald sterben. Heal me when I am in physical pain or illness. Ist sie für Gott eine Bruthöhle, weil sie den Erlöser gebar? Selber bin ich seit 1,5 Jahren dem Ganzen von heute auf morgen entflohen. Paulus verstieß Magda, des Meisters Jüngerin. Sie zieht durch öde Länder. Er sagte zu ihr, mit Götzenpracht schmückst du dich. Auf den Leichnam des Meisters tropften deine Hurentränen. Und also hat Magda ihr Haar geschoren. Ihr Gesicht zerkratzt sie jeden Tag in der Frühe, dass man auf ihre Schönheit nicht aufmerksam werde. Wer einmal Blut geleckt hat, kommt da sehr schwer wieder raus. Ich traf den geheiligten Josap, den Zimmermann. Ihn traf ich an der Hausruine, die die Männer wegen der wilden Hunde meiden. Vor ihm ging ich in die Knie. Er sagte, mein Sohn verbot euch Ehrerbietung, steh auf. Meisters Vater verwest lebendigen Leibes. Er zählt die Tage und die Zeichen, er wird bald sterben. Josap, der den Meister aufzog, sagte, wann? Mir brannten die Wangen vor Scham und ich wich aus und erzählte von jenem Tag in der Stadt, da ich zur Verabredung mit einem Geschäftsmann eilte. Ich kann nur jeden warnen, der noch da drin ist, seinen Verstand wieder einzuschalten. Mir kamen weinende Männer entgegen, die Augen vom Tränengas gerötet. Ein Wächter stieß einen jungen Mann mit einem Hieb in den Nacken zu Boden. Andere Wächter mit Knüppeln schleiften ihn hinter die Reihe der Schergen. Ich fragte den Wächter nach dem Grund des Tumults. Er sagte, wir haben das Verräterschwein. Ich musste weitergehen. Gottes Wirken sah ich nicht. Kein Donner, kein Beben, keine Verfinsterung. Der Gottherrscher, der Herr, verdamme ihn, verhängte eine nächtliche Ausgehsperre. Ich blieb im Hotelzimmer. Der Geschäftsmann rief mich an und wir verhandelten am Telefon. Gewehrschüsse in den Morgenstunden. Die große Säuberung hatte begonnen. Von der sogenannten Kanzel aus werden Ehen und Freundschaften auseinandergebracht, indem den Leuten gesagt wird, trennt euch lieber, wenn ihr Streit miteinander habt. Geheiligter Markast, alle Wahrheit, die ich weiß, habe ich von dir. Bin ich verstoßen durch des Paulus Wort? Paulus, der Hüter der Herde, hat er nicht gesprochen, nahe ist die hohe Zeit, bald geschieht die Bekleidung der Nackten und die Sättigung der Knechte. Er berief sich auf den Heiland, der da sagte, das Letzte schrumpft und das Erste beginnt. Diese Welt wird ein Reich und das Reich ist Gottes. Das Wort ward gegeben, geheiligter Markast. Wieso widerfährt uns nicht, was man uns verheißen? Seine Herabkunft, ist sie übermorgen? Sollen wir weiter wachen? Leben wir nicht in der letzten Stunde? Mein Mann, voll dabei, der nach meiner 1,5 Jahre dauernden Abstinenz von der GG endlich begreifen musste, dass ich nie wieder einen Fuß da reinsetzen würde, sagte mir eines Morgens am Kaffeetisch, dass er nichts mehr mit mir anfangen könne und der Scheidung für das Beste halte. Paulus vergottet einen Menschensohn. Unseren Meister nennt er nicht beim Namen. Was hat er aus ihm gemacht, aus dem reinen Menschen, der uns geschenkt wurde? Was rückt er in das Wort des Lehrers andere Worte ein? Paulus Rede, wir haben ihn überwunden, so wie er sich überwand. Dann begann ein Psychoterror, quer durch unsere Familie, von nicht zu unterschätzendem Ausmaß. Geheiligter Markast, der Herr, dem ich diene, kennt keine Begünstigung. Paulus lehrt uns das Heilsgeheimnis. Wir verstehen wohl und verstehen aber auch nicht. Er befiehlt, die Essensausgabe für die Armen abzuschaffen. Brot und verdünnter Wein seien nunmehr Fleisch und Blut. Die geistige Verköstigung heißt er Vorschrift und Bekenntnis. Der einzig große Umstand, den ich zur Zeit kenne, steht bei der Glaubensgemeinde in Röhrenbach hinter dem Rednerpult. Hat ungefähr 1,5 Meter Bauchumfang, schwarz gelocktes Kringelhaar mit einem überdurchschnittlichen, übernatürlichen Dauergrinsen auf dem Gesicht. Ich hörte mich um bei den Brüderseelen, die bei dem Lehrer am Tisch saßen. Sie schütteln den Kopf, sie reiben verlegen die Fingerspitzen aneinander. Paulus, das sage ich, ist der Abgegangene. Es braucht keines Fürbitters, dass Vergebung geschehe. Die Techniker des Kultes, ich hege Abscheu vor ihnen. Paulus, mir fremd geworden durch pfäffische Gebärden, gibt vor, sie zu hassen. Er setzt die alten Höker ab und setzt sich und andere Kultkrämer an ihre Stelle ein. Ist das die ersehnte Verwandlung? Fazit. Ehe kaputt. Haus soll mir unterm Hintern weggezogen werden. Die Frommen des alten Glaubens, sie werfen uns vor, Brauch und Leben von Jahrtausenden zu fälschen. Nun, da mich Paulus, der Abgekommene, verstoßen hat, kann ich ketzerisch sein. Haben Sie Unrecht? Der Hüter der Herde, ein Mann, der schlingert. Kinder werden gegen mich aufgehetzt. Aber nach Paulus und Co. Lehre soll man ja nicht auf das Sichtbare schauen, sondern auf das Unsichtbare. Na dann mal Prost Mahlzeit, Erika. Die Worte des Paulus nahmen meiner schönen Frau Ilkona alle Hoffnung. Brüder und Schwestern haben uns verlassen. Sie ging mit ihnen. Unsere Ehe, nach altem Gesetz geschlossen, hat vor dem neuen Recht keinen Bestand mehr. Der Staub hat sie verschluckt. Was tut der Hirte, den die Herde verlässt? Er bricht den Stab. Es schreibt dir Ramon, der dem Gesalbten treu und ergeben ist. Es ist nun nichts. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name, thy kingdom come. Thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women. Blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Paulus, im Lob des Herrn erstarkt, im Wort des Meisters wiedergeboren, an den geheiligten Irkal, einer von den 12. Deine Gemeinde gedeihe, dich befächle der große Geist. Der Bote überbrachte mir deinen langen Brief, vom Briefe lesen tränen meine Augen. Die Keimgemeinde bricht in zwei, ich weiß es. Ramon sät Zwietracht, weil ihm das Weib abhanden kam. Wer wird belohnt für Götzengleichheit? Illumination oder Elimination? Erhellung oder Verrecken, Licht des Meisters oder Teufeleien. Dazwischen ist nur der verschwundene Leib. Trauern wir um das abgehackte, kranke Körperglied? Ramon, ein Elender, der auf dem Elenden besteht. Er erbt Schimmel, Rost und Leichenfleisch. Hallöchen, ich bin der David aus Dresden. Schön, dass du da bist, David. Erzähl mal über dich. Smile. Wie alt bist denn? Spielst du? Was machst du so? Bist du bei ihr so wie dabei? Alle Jute und Gottes Segen. Benny, wink. Ich bin 18 geworden vor kurzem. Zitat spielste. Was denn spielen? Computerspiele? Naja gut, Tetris zock ich oft mit Kumpels übers Netz, sonst ab und zu Gamecube. Zitat, was machst du so? Mach zurzeit noch eine Ausbildung, aber werd diese in Kürze abbrechen. aus gesundheitlichen Gründen. Danach werde ich Sozialassistent lernen, wenn's klappt. Und das ist dann mein Sprungbrett auf die Bibelschule. Grins. Ja, bei Asobi bin ich dabei. Wurde mir empfohlen und ich fahre mit zwei anderen Mädels aus meiner Jugend. Smile. Noch mehr Fragen? Bin für alles offen. David. Du, Irkal, einer von den 12. Durch sein Blut bist du geworden. Durch sein Blut im Rang erhöht. Sein Blut hat abgewaschen all deine Schuld. Den Diener des Weibes Ilkona hast du ziehen lassen mit Gefährten düsteren Sinnes. Die Offenbarung ist der Weibsperson wesensfremd, nur der Mann kann sie verkraften. Die Lügenlehren sind seelenverderblich. Der Verstoßene hielt seine Schlafstelle nicht rein, und Schmutz ist Ramon unter die Augenlider gekrochen, und Schmutz ist in seine Ohren gesickert. Bekümmert mich seine Entartung? In seinen leeren Augen nisten Schlangen. Seine Seele ein schreiendes Kind. Ha, von der Heiterkeit sprach er oft. Doch wir jubeln nicht. Lieder singen wir nicht, weil wir im Angesicht des nahen Tages verschlossenen Mundes sind. Ein Lied vergrößert den Tumben. Erkläre den Brüdern Seelen, was die Stille mit uns gemacht. Zerborsten im Diesseits, von keiner Pracht berührt. Der Meister hat uns hinausgezogen und also sind wir geworden. Hey David, cool, dass du jetzt auch hier dabei bist. Aus welcher Gemeinde in Dresden kommst du denn? Warst du zufällig bei den Royal Rangers? Be blessed, Becky. Hallo David, Smile. Schön, dass du da bist. Ich bin aus Berlin und da aus der Glaubensgemeinde. Die Sobi wird sicher klasse dies Jahr. Lieb Grüß, Katja. Kennst du die Gemeinde auf dem Weg? David. Jo, gestern Abend da gewesen. Noel Richards hat gerockt. Lächel. Benny. Sage den Reinen der Gemeinde. Es gab eine Frist für das Ende, und der Meister fuhr hinauf zum Vater. Und es starb die Welt und das Recht. Es starben die Gesetze und die unreinen Geister des Götzenkults. Alles ward erneuert. Die gestrige und die vorgestrige Zeit zerfiel. Das Anfängliche und das Letztendliche verging. Der Meister wusch mit Wein aus die Honigwaben. Versteht dies Wunder unserer aller Verwandlung. Sag mal, David, wie heißen eigentlich die Mädels, die dich zu Sobi eingeladen haben? Waren die schon öfter dabei? Lieb Grüß, Katja. Nein, die Mädels haben mich nicht eingeladen. Eingeladen hat mich, ich hab den Vornamen vergessen, aber mit Nachnamen Specht, David. War's Toni? Katja. Weiß nicht. Der Toni war's, Smile. Lieb Grüß, Anni. Anni hat Folgendes geschrieben. Der Toni war's, Smile. Jopp. Sage den Reinen der Gemeinde. Die zweite Frist, ein Sturm, den keine Macht stillen kann. Die Tilgung und der Anbeginn. Die Herrschaft des Tiers, das aus feuerspeiendem Spalt herauskriecht. Und dies Scharlachbiest wird über alle kommen, über den Leib und die Seele eines jeden, bis das Lamm Gottes es bricht. Wir warten auf Satans Fall. Alle Fristen gesetzt, denn der Herr wirkt. Geheiligter Irkal, die Städter sind abgesunken ins Verderbliche. Du fragst mich im Namen der Brüder Seelen, und ich antworte. Frauen haben zu tragen das züchtige Tuch auf den Schultern, langen Rock, dass der Saum in Falten aufliege auf dem Fußspann. Männer haben zu tragen ein bis zum Hals geknöpftes Hemd, eine Hose aus nicht anschmiegsamem Stoff. Es darf ein Mann des Herrn nicht Schmuck anlegen. Noch darf er sich Schrift und Bild stechen lassen in die Haut. Die Frau zeige ein ungeschminktes Gesicht. Sie halte verhüllt ihre Scham. Sie betone Nichtschwellungen. Sie lege ab klirrende Fußketten. Sie sehe ab von der Betörung des schwachen Geistes. Sie sei schön vor Gott. Moderatorenfrage. Wann kommt der Messias zurück? Die Wiederkunft Christi ist eine wichtige Aussage in der Bibel. Die Bibel sagt, dass Jesus im tausendjährigen Reich über die Welt regieren wird und dabei wird auch die Unordnung in der Welt durch den Sündenfall wiederhergestellt. Public Eye. Freut mich, dass ein Vertreter aus Gottes Führungskreis anwesend ist, der alles so gut weiß. Helmut der Dritte. Ja, das ist einer aus dem Kompetenzteam des Götzen aus dem Nahen Osten. Ferit. Verwarnung, bitte keine Beleidigungen. Moderator. Der Hohepriester fordert meinen Kopf wie den eines jeden Geheiligten. Seine Rockschleppe fegt den Straßenschmutz. Dreck kehrt er in seinen Tempel. Abgewendet von uns haben sich hochgestellte Männer, die heimlich glauben und jedoch keinen Rechtsbruch dulden. Vergeblich klopfe ich an Türen, vergeblich bitte ich um Einlass. Die Herren der Häuser flüstern mir Warnungen zu. Sieh dich vor, Paulus, nach dir wird gefahndet. Man spricht von dir als von einem Ärgernis, einem Greuel, als dem Anführer eines Verbrecherhaufens. Geheiligter Irkal, wer auch immer die Seelen zu dieser Schandtat anstiftete, muss gezüchtigt werden. Ihn greife am Haarschopf, schleife ihn zur Richtstätte, auf der unser Meister gehängt ward. Dort soll er wachen, 2 Tage und Nächte, das ist von mir befohlen. Er wird bereuen müssen, und er wird aber auch erkennen, der Erretter war nicht einer der vielen Gehängten unserer Tage. Er war der heilige Gehängte, dem das Rippenfleisch klaffte und das Blut nicht gerann. Er aber ließ es geschehen. Halte also die wüsten Kerle zurück, sie werden büßen und lernen. Der Hundsgeburt die Schwärze, uns das Licht. Außerdem sagt die Bibel, dass er wie der Dieb in der Nacht kommt. Public Eye. Diebe in der Nacht werden erschossen. Max 73. In Deutschland gewöhnlich nur verhaftet. Helmut der Dritte. Durch dies Land ging ich. Die Toten des letzten Kriegs unbegraben. Ich bin auf keinen Knochen getreten. Doch verfingen sich die Fetzen eines zerrissenen Banners um meinen Fußknöchel. Das Imperium zerfällt, Geheiligter. Kein Sturm entfacht der Niedergang. Im Maul des Tieres fehlen keine Zähne. Ich bin durch ein Land gegangen, dessen Kinder kleine Lurche quetschen in der Faust. Mich umringten Krieger in Kettenhemden, klirrende Metallplättchen an der Brust. Ich machte das Zeichen zum Ruhm unseres Meisters. Und da fragten sie mich nach dem Namen meiner Götzen. Ich sagte, zu Boden mit dem Abbild, zu Boden mit dem starren Lebengesicht, dem Sündenfieber. Preis sei Gott in der Höhe und seinem Liebling. Der Kommandant warf mir eine Handvoll Kieselsteine ins Gesicht. Vor seinen Männern hatte er sich damit behauptet. Auf Widerworte wartete er. Ich schwieg. Ich gab das Wenige an Besitz als Wegeszoll. Ich bat sie um Essensreste, um Wasser, nur so viel, wie meine beiden Hände schöpfen konnten. Die Krieger legten ihre Fratzenmasken ab und ich sah Narbenhaut. Zwischen ihren Schultern wohnt die Kraft. Sie leerten die Räucherbecken, kratzten ab vom Boden das Festgebrannte mit dem Messerrücken. Ich aß den schwarzen Brei. Sie schauten mir dabei zu. In die Luft geschrieben, ihre Glaubenssätze, ihre gesunden Gebete. Sie flehen um Unverwundbarkeit, diese Krieger. Sie flehen, dass sie die Schädel der Feinde durchstoßen, dass sie die Schrumpfköpfe ihrer Feinde behauchen mit schlechtem Atem. Und nun entdecke das Wunder, geheiligter Irkal. Diese Krieger sind bekehrt. Sie knien, wenn sie den Namen des Herrn sprechen. Ihnen, die sie tödlich verwunden, erzählte ich von den Wunden, die man Heiland geschlagen im Kerker, den Wundmalen zur Zeit seines Todes am Galgen. Wäre ich Jesus, würde ich mir das nicht nochmal geben wollen. Was glaubt ihr wohl, was man mit dem hier machen würde? Ich glaube, er ist schon verhaftet und sitzt in Guantanamo. Tantris. Hintersinn und Kälte der Seele in der Heidenbekehrung sind nicht böse. Die Krieger, umgarnt und eingesunken, haben viele Fabeln gehört. Und also rühmten sie dem Lamm Gottes und seinen Geheiligten Lebensblässe nach. Die Kinder, sie fuchtelten mit Kienspanfackeln vor meinem Gesicht. Sie stießen Stachelstecken in meinen Bauch. Mir entfuhr kein Schmerzenslaut. Ich sagte, das, woran wir glauben, ist nicht das Fleisch des Meisters, denn sein Fleisch wusste nichts von dem einen Heiligen, der ihn zeichnete. Fleisch zerfällt, auch nach der Auferstehung. Der Leib sinkt hinab, Seele fährt hinauf. Wir glauben an den vollendeten Leib nach der Himmelfahrt. Da sprach ich, und sie schwiegen. Der Kommandant, ein Vernarbter ohne Reue, bat mich, das Ruhmeszeichen zu machen. Ich gehorchte. Ich sagte, im Namen des Herrn, der das Lamm geheiligt. Und er sprach, im Namen des Herrn, der das Lamm geheiligt. Reinkarnationen Christi gibt es massenhaft. Jedes Irrenhaus hat seine Kandidaten für den Job. Ragnar. Du fragst, ich antworte. Der Meister trug das Leibgewand der Niederen. Er saß mit Dirnen, Mördern und Dieben an einem Tisch. Machten wir es ihm nach. Wir glichen Hunden mit Kletten im Fell. Die Welt klebte an uns. Heiland war frei von Sünde. Wir aber, seine Gefolgschaft, sind nicht auf diese Weise hochgestellt. Der Todsünder sieht im Glauben ein Vergnügen, der Versucher hat ihm jede Scham ausgeredet. Ahnde, Geheiligter, jedes Vergehen wider Gott. Wir dürfen in Fällen des Starrsinns Reue erzwingen. Wer sich von uns spaltet, befehdet den Geist. Satan speist seine Empörung. Züchtige, Geheiligter, diese Aufständler. Deine Hand führt der Herr. Lob dem einen Heiligsten, Ruhm seinem Lamm. Filthu, Bezeuger und Bekenner, an den geheiligten Paulus, fleischgewordenes Wort des Erlösers. Ich diene dir in unwandelbarer Treue. Bete für mich, der du gesegnet bist. Die Zeiten sind schlecht, ich werde angegriffen von verfluchten Priestern, von verfluchten Zweiflern. Ich sage, Fett und Blut der Tiere sind euch nicht länger verboten, Dachsfleisch dürft ihr essen. Sie sagen, Gottloser, über dich komme die schlimmste Plage. Ich bin dein Soldat und folge deinen Befehlen. Die kranken Körperglieder habe ich abgehackt. Abgesondert habe ich Ramon, weil er unrein ist. Abgesondert sind Scharkan und sein Weib Tara, die das Prophetenwort buchstäblich befolgten. Jesus, wie auch die ersten Christen, wie auch Paulus, waren der festen Überzeugung, dass das Reich Gottes sehr nahe sei. Statt dem Reich Gottes kam dann die Kirche. Helmut der Dritte. Die Irrsinnigen, die Säufer, die Drogenbetäubten, die künftigen Selbstmörder, die Geschiedenen, sie laufen uns zu. Ein jeder von ihnen ein Meister der falschen Deutung. Sie dringen ein in den Körper des Wortes, das der Erlöser gesprochen. Sie streiten mit mir über die gespaltenen Hufe des Viehs und des Wilds. Ein Geschiedener, die Seelenadelung verweigere ich ihm. Will wissen, wie Heiland Wunder wirkte. Seine Fragen, hat Gottes Odem die Beschaffenheit von Gas? Ist er wirbelnde Luft? Entweicht das Gas nicht durch die Poren? Gott behaucht Joshua, wenn Joshua durch den Hauch veredelt wird, wird Gott denn nicht dadurch vermindert? Ich verbot ihm, Heiland bei seinem Namen zu nennen. Mit Paulus begann der Individualismus. Der Anfang vom Ende bezüglich Angst, Folter und Gutmenschentum in der christlichen Religion. Bis heute spürbar. Zippora. Viele Brüder, Seelen in der Gemeinde folgen mir, folgen also dir widerwillig. Sie schimpfen dich einen Gotteslästerer, herausgetreten aus dem Bund, wartend im Sündenpfuhl. Scharkans Weib Tara sprach bis zu ihrer Absonderung von der Frauenliebe des Meisters. Sie erzählte folgende Geschichte. Der Gesalbte kam auf den Marktplatz, die Frauen umringten ihn, ich stand ihm gegenüber, schaute in seine reinen Augen. Er sagte mit leiser Stimme, der Vater im Himmel, er liebt euch, die ihr ihn liebt, ihr seid erhoben. Er sagte zu den Männern mit lauter Stimme, wahrlich, ihr seid Kains Kinder, sie aber sind Abels Töchter. In Paulus liegt die spirituelle bzw. geistige Wurzel dessen, was das Christentum später der Menschheit angetan hat, zum Beispiel in Form der Inquisition oder der Gaskammern. Max 73. Paulus, mein oberster Bruder Seele, Fleisch vom Fleische des Heilands, Wort von seinem Worte, was soll ich tun? Er ist nie etwas anderes geblieben als der Krieger, der alles zu vernichten trachtet, was nicht zu seiner Ideologie gehört. Nach seiner Vision in Damaskus betrieb er das Ganze aber nur noch auf geistiger Ebene. Helmut der Dritte. Das Christentum selbst ist der Antichrist. Ramon, das ungesunde Satansviech, Verstoßener ohne Reue. Geht zu den Weibspersonen, lobt ihre Erhebung. Und sie küssen ihn auf Scheitel und Schläfen. Ich wüsste ihn gerne erschlagen und verwesend. Die Geheiligten Markast und Irkal trafen sich heimlich mit ihm und als sie wiederkamen, sprachen sie von keimender Hoffnung. Wie soll ich das verstehen? Die Erlösergebärerin, wundgerieben ihre Augen, bleich das Antlitz, verbot jungen Brüdern Seelen, dem Viech nachzusetzen. Sie fallen ab, Gesegneter. Was soll ich tun? Ich bin kein Vogelfänger. Ich sah den Meister, aber ich sah ihn nicht mit deinen Augen. Und also bin ich dir unähnlich, der du nicht zauderst noch wankst. Blutsfremde Männer anderer Stämme, Trug und Torheit ihre Wurzel, sie raunen Ketzerworte. Sie wecken in der Früh die Frommen mit Weherufen. Sie schreien, es quillt die Hölle über, diese Welt ist eine Trümmerstätte. Sie schreien, gegen Joshuas Haus zieht das Gezücht zu Felde, schlagt sie die Prediger. Unser Oberster, diese Abtrünnigen nehmen dich nicht mit Verehrung an. Ich bete, dass Gott im Zorn erwacht, dass er dies wilde Gestrüpp rupft. Soll ich zum Eisen greifen? Worte unser Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unsere Schuld. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns. Thank you. Paulus, Diener des einen Heiligsten, Hüter der Offenbarung an den geheiligten Philtu. Der Herr spanne deine Haut, seine Kraft fahre in deine Arme, er bekleide dich mit dem Glanz des gewaltigen Tags. Sprich zu ihnen. Ihr habt Gott zum Feind gemacht und der zornige Herr ist erwacht. Er wird euch verheeren. Sprich zu ihnen. Heiland, Propheten und der Engel Asrael, das heilige Heer ist erwacht. Eure Häupter werden fallen. Sprich zu ihnen. Zum König gesalbt der Menschensohn, wider den ihr streitet. Eure Brandopfer seien verbranntes Fleisch, das verwese und euch vergifte. Geschändet habt ihr das Wort. Gott wasche euch mit Blutregen rein. Befiehl ihnen. Erkennt den Herrn, weissagt keine Lügen mehr und der eine Heiligste nimmt die Schande von euch. Bruder Seele, ich weiche nicht und bekehre. Heilands Leuchte brennt. Das Weib Nereka, die schönste Babelhure der Stadt, schloss ihr Haus und tut Buße. Den Armen gab sie ihren gehorteten Besitz. Sie spricht zu den Dirnen, ihren einstigen Schwestern, und nach jeder Rede löst sich eine Dirne von der Unzucht und geht den Bund ein mit dem Herrn. Sage ihnen, die spotten, sehet, was der von euch Verfluchte wirkt. Krieger und Huren schwören ab, da des Erretters Wort aus seinem Munde strömt. Geheiligter Philtu, vergessen haben sie ihn, wir aber wissen. Vor unseren Augen aber zerriss der Schleier, und wir sahen, die Welt ist gefallen. Der Sohn des Zimmermanns hat uns verwandelt. Du wirst dort sterben, ich werde hier sterben. Die Wege sind mir versperrt, die Verstecke ausgehoben. Auf einen frommen Mann kommen 100 Verräter. Ich träume vom niedersausenden Stahl, der meinen Nacken spaltet. Bald fahre ich hinauf zum Vater im Himmel, ich bin mir gewiss. Auf Schwäche darf die abtrünnigen Horde nicht hoffen, ich verfluche die Täuscher. Gestell, Geräte, Kriegsapparat, wir wohnen in den Leibern jener, die all das lenken. Unser Grundstoff und unser Grundwort, sein blutendes Fleisch. Geheiligter Philtu, verhärte dein Herz, denn der eine Heiligste hält seinen Schirm über dich. Sammle die wildesten und wüstesten unter den Brüdern Seelen. Führe sie wieder die spottenden Männer und die höhnenden Weiber. Ringet sie nieder in die Mistlachen. Zerstoßet sie wie Kalksteine. Stimmt Jubelgesänge an zum Ruhme des Meisters. Der Wind, den der Herr schickt, fährt hart in die Rauchsäulen ihrer Brandopfer. Der Herr siegt an allen Tagen. Beachte diese, meine letzten Zeilen. Vor seiner Gefangennahme, im Morgengrauen, weckte mich der Meister. Wir saßen auf nassem, kalten Stein. Wir aßen Oliven und Datteln. Am kleinen Bissen verschluckte ich mich, denn er sagte, »Sie sind auf dem Weg zu mir. Es ist mir enthüllt. Sie werden mich schinden. Aber ich sterbe nicht, hörst du? Betet keinen Leichnam an. Geheiligter Philtu, sprich zu ihnen, die sie reine Seelen sind. Wir lieben den lebendigen Gott und wir lieben die lebendigen Gesandten und wir lieben Heilands lebendiges Reich.« Er enthüllte es mir und also enthülle es ihnen. Ich fürchte mich nicht vor der Erniedrigung durch die Hand der gottlosen Geister. Ich fürchte mich nicht vor dem Verderben der Welt, vor Gestell und Gerät und Götzen. Nehme die Schuld von mir, Herr im Himmel, gelobt sei Gott in der Höhe. Paulus von Feridun Zaimoglu. Es sprachen Paulus, Peter Schröder, Ramon, Wolfgang Michael, Philtu, Rainer Philippi, Glaubensgemeinde, Martin Rentsch, Erika, Julia Kümmel, Ragnar, Julia Resnick, Max 73, Oliver Konietzny, Helmut der Dritte, Daniel Rotaug, Ferit, Reiko Geit, Tantris, Lorenz Klee, sowie Christoph Bahr, Tom Bartels, Kahn Biljic, Jan Buck, Luisa Del Prete, Alexandra Finder, Mario Fuchs, Ulrich Höhmann, Sophia Käfer, Luisa Knigge, Bastian Korf, Mirko Roth, Stefan Weber, Karina Zichner. Besetzung Cordula Huth. Ton und Technik Ursula Potürer und Julia Kümmel. Regieassistenz Jan Buck. Musik Soap and Skin. Hörspieleinrichtung und Regie Oliver Sturm. Produktion Hessischer Rundfunk mit dem Deutschlandfunk 2014. Hören Sie jetzt nach dem Hörspiel Paulus, der Rufer in der Mojave-Wüste, Captain Beefheart and the Magic Band, 1970 bis 1972, vorgestellt von Karl Lippegaus. You may think my hat is funny, but I don't. I'm the Grand Wazoo, keeper of the mystic scroll, and roll a parchment from the lodge. And I'm a veteran. Every day on coffee break at the hardware store, I tell Fred what to expect because we play pranks during the initiation. I'm the Grand Wazoo. Grand Wazoo, Don van Vliet Stimme und Frank Zappa Synthesizer. Don van Vliet wurde von Zappa 1969 aufgenommen. Die Synthesizer-Musik komponierte Zappa 1992. 1970 war ein stürmisches Jahr für Don van Vliet alias Captain Beefheart, eines der wenigen Genies im amerikanischen Rock Underground. Die Hassliebe zu seinem Jugendfreund Frank Zappa hatten das Meisterwerk Trout Mask Replica, angeblich eine der Lieblingsplatten Barack Obamas und Frank Zappas Album Hot Rats hervorgebracht. Beefheart aber war der Meinung, er werde von Franks Plattenfirma als eine Art Freak oder Spinner dargestellt. Dabei war er doch ein großer Künstler. Auf jeden Fall wurde er nicht genügend promotet. Seine an der unteren Armutsgrenze operierende Musiker-WG war vom Encinada Drive in Los Angeles in den beschaulicheren Laurel Canyon, wo die Hippies lebten, gezogen. Aber die finanzielle Situation blieb erstmal katastrophal. What you find out, the circumstances, then you cannot go out. Ooh, yeah. Don't you know that they're blinking at you? Now the sun can sunburn you, but not as bad as those old people do. Yeah. Don't you know that the stars up above are running on love? Little girl, don't you know that they're blinking at you? Now the sun can sunburn you, but not as bad as those old people do, yeah. Once you find out the circumstances, then you can go out. Oh yeah, you can go out. Circumstances, Captain Beefheart and the Magic Band. Im Herbst 1970 war ein zweiter Gitarrist in die Magic Band gekommen, Elliot Ingber, der von Don Van Fleet sofort den neuen Namen Winged Eel Fingerling bekam, also etwa ein geflügelter Aal, der an einer Gitarre herumfingert. Wir wissen alle sofort, was er meinte. Beefheart selbst war jetzt 30 Jahre alt, Rockmusik war noch für viele Überraschungen gut. Und sein letztes Album Lick My Decals Off, Leck meine Abziehbilder ab, war sogar bis auf Platz 20 der britischen Charts hochgeklettert. Heute natürlich völlig undenkbar. Der Sound dieser Avantgarde-Rockband wurde durch die vielen Konzerte kompakter und schlagkräftiger. Der Free-Jazz-Guru Ornette Coleman kam sogar und sah sich die Gruppe an und er und Beefheart wurden dicke Freunde. Auch andere Jazzmusiker, Roland Kirk, Pharoah Sanders, Charles Mingus und Miles Davis, hörten sich mit großer Neugier an, was diese Band erfand. Woman like long neck bottle. One night she got to drinking, got out and shut up the town. I'd be damned, she didn't bring an airplane down. I don't like to talk about my women, but this one sure could shut them down. I don't like to talk about my women, but this one sure could shut them down. One night she stopped drinking down by the river. Tied up the river and back the ocean down. I don't like to talk about no my women. This one sure could hold her long neck bottle beer down. We'll be right back. town. Cause she picked them up a plenty and she laid a lot of them down. Woman liked long neck bottles and a big head on her beer. Now you got that down, you got that down. Well, I don't like to talk about my women, but I'm gonna do it anyway. Then I'm gonna get right out of town. Well, one night she got to drinking, got out and shot up the town. I'll be damned, she didn't bring an airplane down. I don't like to talk about my women, but this one, Shauna could chuck them down. Captain Beefheart, Gesang und Mundharmonika in Long Neck Bottles aus dem Album Clear Spot von 1971. Natürlich hatte er in seiner Jugend gekifft, aber jetzt schien er absolut nüchtern. Er meinte es ernst. Er war pausenlos kreativ, schrieb Unmengen von Gedichten, Songs und zeichnete. Jeden Tag. Er erklärte, niemand in der Magic Band nähme Drogen. Bei Haschisch habe er sich selbst gefühlt, Zitat, wie eine Fliege, die mit einem Flügel im Honig steckt. LSD war für ihn wie alte Leute, die durch Disneyland stolpern. Bei Interviews irritierte er mit seiner ruhigen Stimme in Sätzen wie »Alle Wege führen zu Coca-Cola« oder »Alle Menschen sind farbige, sonst würde man sie nicht erkennen« oder auch »Ein Psychiater ist jemand, der in deinem nächsten Leben sterben möchte«. »Noch eine Kostprobe gefällig?« Es leben 40 Leute auf dieser Welt und 5 von ihnen sind Hamburger. Vollkommen lächerlich fand er die berühmte Songzeile John Lennons »I'd love to turn you on«. Das sei doch einfach unmöglich. Man könne doch niemanden antörnen. Bravo, einer hat's mal gesagt. Well, I can't do this unless I can do this. The mule kicked off a new one in the stockings rang. Up seemed Crooked Sam. Bandana frogs up with smoke in the ears that flopped like bowling pins. Hog troughs hocked and wallered in cool mud bins. In patent leather hoes, splitting twos, room for rent down the bins. Friends are dancing, a friend that choked a jukebird with frost glass ferns and turpentine irons. A salt up the alley keep, and whiskey creeps down a naked, naked front. In red leather, red peen button sit. Oh, where her fanny sweat, raised a wrist of a fan, and a mouse cough cotton through a screen door crack sand. Rooms for rent only to friends, hat rack hotel. Architecture tincture, red arches, pinch the southern bell and splayed. His cracked nail hand, gray fedora, snappy band, and camera walls yellow like damp dead chickens. Beat down the hardwood floor, and the music, all the music, hot man blew his best. Long white shirt and his feet worked like a monkey out the door. And Dora robbed a baby through a dog bebop. Licorice lenses fogged in hot sorrow. Through the floor, through the floorboard at the general store. Food still in the hot hand of apple pie cooked through a steam. Ein erst jetzt aufgetauchter Song von Captain Beefheart aus den frühen 70er Jahren. I can't do this unless I can do it. Aus der hervorragenden Edition Sun Zoom Spark 1970 bis 72. Als Don van Vliet einmal eine Van Gogh-Ausstellung besucht hatte, denn es gab ja Vincent van Gogh und dann gab es Don van Vliet, da sagte er danach, die Sonne enttäuscht mich. Die Magic Band veränderte er. Er holte seinen alten Drummer und Prügelknaben Bob French wieder mit ins Boot, was bedeutete, dass der Schlagzeuger Art Tripp jetzt zum Perkussionisten befördert wurde. Und weil er eins von Beefhearts Lieblingsinstrumenten zu spielen hatte, hieß er ab sofort Ed Marimba. Im Sommer 1970 betrat diese abgewrackte Truppe von Genies die Studios der United Recording Corporation am Sunset Boulevard in Hollywood. Sie nahmen ein bemerkenswertes Album auf, das ähnlich seltsam geriet wie seine Vorgänger. Man muss dieses Album oft hören, dann enthüllt es all seine Facetten. Es trug den poetischen Titel »Leck meine Aufkleber ab, Baby«. Rather than I wanna hold your hand, I wanna swallow you whole, and I wanna lick you everywhere it's pink, in everywhere you think. Rather than I wanna hold your hand, I wanna swallow you whole, and I wanna lick you everywhere it's pink, in everywhere you think. Ho! Kick-a-boo, land the kitchen sink. Ho! Kick-a-boo, land the kitchen sink. Heaven, sex is hell. Life is integrated. Goes together so well. And so on. Well, I'm gonna go on and do my washing. Be lazy cause it's driving me crazy. And this song ain't no sing song. It's all about the birds and the bees and where it all went wrong and where it all belongs. And the earth all down on her knees looking for a little ease. She stuck out her tongue and the fun begun. She stuck out her tongue and the fun begun. She stuck it out of me and I just thumbed my nose and went on watching my clothes. Beefheart war ein absoluter Autodidakt, aber er wusste ganz genau, was er wollte und teilte es seinen Mitspielern mit. Man ging wie immer schnell zur Sache. Allerdings ging dem, wie immer bei Beefheart, übermenschlich lange Proben voraus, von diesmal sogar 6 Monaten. Beefheart fummelte zuerst stundenlang mit einem Mikrofon herum, obwohl man keine kostbare Zeit im Studio verschwenden sollte. Die Band stand nur schweigend da und alle schauten sich etwas ängstlich bis ratlos an. Der Chef gab dann dem Toningenieur kryptische Anweisungen wie: »Das Folgende muss jetzt klingen wie ein blauer Babyhintern.« Der Gitarrist Bill Harkleroad mit seiner Fender Telecaster und das Bassspiel von Mark Boston ergänzten sich ideal. Mit voller Wucht stürzte man sich in die kryptischen Kompositionen, die es je in der Rockmusik gegeben hat. Beefheart erklärte später, der Albumtitel »Lick My Decals Off« habe nichts mit Sex zu tun, sondern mit dem Gefühl von Freiheit, der durch das Entfernen von Aufklebern entstünde. Human park and beauty, let's hide for beauty. Bow your eyes and heads to the duty of the dead. Suck the ground. Breathe life into the dead dinosaurs. Let the past demons rip their heads and belch fire into the air now. The rug's wearing out that we walk on. Soon it will fray and we'll drop dead into yesterday. Must have can see, breathe in and out. Hungry today and eat harder tomorrow, or eat away and be eaten someday. No flowers shall grow where oil shall flow. No seed shall sow in salt water. If the dinosaur cries with blood in his eyes and eats our babies for our lies, bench pine to our skies. Maybe I'll die, but he'll be rumbling through your petrified forest. Petrified Forest mit Captain Beefheart and the Magic Band. Ökologisches Bewusstsein trieb diesen Wüstenbewohner aus der Mojave-Wüste in Kalifornien zu Schöpfungen wie Petrified Forest an. Er verglich hier die Menschen mit Dinosauriern, denen dasselbe Schicksal drohe. Das Gesetz des Dschungels schlägt zurück. Er liebte sehr Tiere. Krähen zum Beispiel. Den Dinosauriern wurde neues Leben eingehaucht und sie kehrten zurück zu uns, um sich zu rächen und zu zerstören. Petroleum brings pollution. Petroleum bringt Vergiftung. Die Welt steuert auf ein ökologisches Desaster zu. Ein anderer unveröffentlichter Song trägt die Überschrift: An der Freundlichkeit der Hunde solltet ihr erkennen, wie ihr als Menschen sein solltet. Der Text wurde manchmal in den Konzerten von ihm rezitiert. Der Mensch lebte im Paradies und er zerstörte es, lautete seine empörte Botschaft. Thank you. Japan in a Dishpan, hier erlebten wir den Meister am Sopransaxophon. Captain Beefheart scherte sich nie um korrekte Intonation oder um Taktlängen. Sein Gitarrist Bill Harkleroad erklärte, jedes Instrument in der Magic Band spiele melodisch und rhythmisch. Seine Blasinstrumente, Mundharmonika, Bassklarinette, Sopran oder Altsaxophon, nannte Beefheart entweder eine andere Form von Malpinsel oder seine Atemgeräte. Zitat: »Ich denke, ich klinge mehr wie ein Delfin oder ein Wal.« Jeder Vergleich mit anderen lebenden oder toten Jazzmusikern, Ornette Coleman wird manchmal erwähnt, wäre rein zufällig. Er lehnte sowieso alle Vergleiche ab. Beefheart war unfähig, ein Bläser-Solo nochmal genauso oder ähnlich wie das vorige zu spielen. Er war Autodidakt, aber er legte los. Er bewunderte den Multi-Instrumentalisten Eric Dolphy, aber eine kreischende Gans faszinierte ihn noch viel mehr. Ich produziere Klänge, die kein anderer hinkriegt. Ich hole Sounds aus mir heraus, statt sie aus einem formalen Schema zu beziehen. Ich habe noch nie jemanden gehört, der so klingt wie ich. I'm a band leader. Not only can I drink a whole lot, but I play 23 different instruments too, and I don't even know how to read music. Self-taught. You know, couldn't tell it though to hear me play. When I play and sway in rhythm to the catchy little tunes that I know, all the girls for 5 miles around get hot pants for me. Hacha! Last night was pretty good for a Wednesday. We got 10 requests for... We got Bill Bailey, and we played them all, and we got 7 people came up for the twist contest. I gave away a box with 2 small bottles of champagne imported from Europe and kissed the girl who won and shook hands with the guy she was with. He didn't mind when I kissed her because I'm important. We have a new routine. Been working on it for 3 weeks or more. I pretend I'm a queer, and the sax player pretends he's a queer too, and later on in the show, this'll kill ya. We kiss each other so that it looks to the audience like we kiss each other on the mouth. When we go into a fast number, God, the people love it. Wait till we get to Las Vegas. Around. They ain't no place to stop around. Boy, I got I'm gonna booglerize you, baby. Das war das Intro zu den Sendungen von John Peel bei der BBC. Captain Beefheart. Peel war ein großer Fan von ihm. Beefheart hatte einen sehr eigenen Humor. Unseren Planeten Erde nannte er den Golfball Gottes. Es passiert so vieles auf einmal in dieser Musik, dass der Captain selbst seine Songs verglich mit einem Zug, der an einem vorbei rast, wobei es unmöglich sei, die Waggons zu zählen. Man müsse sich ganz einfach dem Fluss der Ereignisse überlassen. Seine Band zog nordwärts, die kalifornische Küste entlang, um an einem neuen Album zu arbeiten. Es würde dann heißen The Spotlight Kid. Nach den Experimenten kehrte er nun zu seinen Wurzeln im Blues zurück, wie wir gerade hörten, und sein Freund Zappa war schon, wie er, früher ein großer Blues-Fan. Er heiratete zu der Zeit seine Freundin Jan und es schien, als wolle er endlich etwas Komfort haben und nicht mehr mit seinen Kumpels nägelkauend und hungrig in einer abbruchreifen Bude im Laurel Canyon herumhocken. Vorher war er immer in starker Konkurrenz zu Zappa gewesen. Wer macht die ausgeflipptere Musik? Aber sobald die Sache zu komfortabel wurde, musste was Neues passieren, damit die Energie wieder floss. Two trains, two railroad tracks, one going and the other one coming back. There goes my baby on that old train. I say, come back, baby, come back. Clack, click, clack. There's my baby waving her handkerchief down. My ears stand up when I hear that sound. This time it sounds like it's for keeps. Click, clack, click, clack. Down on the ground with the gravel around. I pray to the Lord that train will stop. Turn right around. They never stop. Then they drop my baby off. And I had this girl trying to leave me all the time. Maybe you had a girl like that. I do all the time crying. Well, I had this girl trying to leave me all the time. Threatening to go down to New Orleans and get herself lost and found. The Spotlight Kid entstand in einem erstklassigen Tonstudio, The Record Plant in Los Angeles. Das geheime Motto war, wir machen jetzt ein Blues-Album, wir wollen mehr Geld und wir wollen mehr Frauen im Publikum. Die Musik ist fantastisch, aber die Band stand unter einem enormen Stress. Beefheart war oft nicht da und wenn er kam, war die Hölle los. Viel von der Vorauszahlung für das Album soll für die Klamotten draufgegangen sein, die der Captain persönlich auf dem Cover trägt, was nicht gerade die Stimmung der Band hob. Noch immer musste Don seine Mutter um Geld anbetteln, was alle Spieler langsam satt hatten. Er war jetzt der Star, während der Rest der Truppe bei der Heilsarmee um eine warme Suppe anstand. So ungefähr muss man sich das nur vorstellen. Die Platte hat einen sensationellen Opener. Wir haben ihn eben gehört. I'm gonna booglerize you, baby. Sexuell aufgeladen wie die großen Blues-Klassiker von Howlin' Wolf oder Elmore James. Those little golden birdies, look at them. We'll be right back. and the mystic Egypt tassel dangling down. Old sleeper man, shish, don't wake him. Up one hand broom star was an Obi man, revered throughout the bone knob land. His magic black purse slit creeped open, let go flocks of them. Shish, Suki Singibus. Snored like a red merry-go-round horse. And an acid gold bar swirled up and down, in back of the Singibus. And the pantaloon duck, white gooseneck quacked. Webcore, Webcore. Ende 1972 schien sogar der Captain müde geworden. Ich bin ein Tier, ein menschliches Tier, aber das Tierische an mir mag besser sein als das Menschliche. Es ist das Tier, das malt und die Musik macht. Der menschliche Teil war schuld daran, dass ich eine meiner besten Gruppen verloren habe, weil ich ein Kunststatement-Depp war. Er wollte auch kein Bandleader mehr sein. Ich verändere mich ständig. Sie wollen nicht, dass ich etwas Geld besitze. Sie wollen mich als ihren kleinen Hauspoeten. Die einzigen, die diese Gruppe je geliebt haben, waren die Kritiker. Es war eine Kritikerband. Normale Menschen behandelten uns wie eine Kuriosität, wie einen mit Diamanten besetzten Aschenbecher. Aber ich will ein großes Publikum haben. Ich will die Welt umarmen. Warum auch nicht? Warum kann ich nicht blond sein? Sie hörten Der Rufer in der Mojave-Wüste, Captain Beefheart, 1970 bis 72, vorgestellt von Karl Lippekaus. Distant cousins, there's a limited supply, and we're down to the dozens, and this is why. Big-eyed beans from Venus, oh my, oh my. Boys and girls, earth people around the circle, mixtures of man alike. Big-eyed beans from Venus, don't let anything get in between us. Beam in on me, baby, and we'll beam together. I know we've always been together, but there's more. Mr. Zoothorn Rollo, hit that long lunar note and let it float. Men, let your wallets flop out, and women, open your purses. 'Cause a man or a woman without a big-eyed bean from Venus is suffering with a waste of circumstances. Yeah, you're suffering with a waste of circumstances. Put him out in the sun, and when the night comes, you don't have to go out. They're on the right track.